Erster: Jahwe sprach zu Mose und Aaron. Zweiter: Wenn ein Mensch einen Fleck auf der Haut hat, muss er zum Priester gehen. Der Priester ist Aaron oder einer seiner Söhne. Dritter: Der Priester sieht den Fleck an. Sind die Haare weiß und der Fleck tiefer als die Haut? Dann ist es Aussatz. Der Priester sagt, du bist unrein. Vierter: Ist der Fleck weiß, aber nicht tief? Sind die Haare nicht weiß? Dann schließt der Priester den Menschen 7 Tage ein. Fünfter: Am 7. Tag sieht der Priester den Fleck wieder an. Ist der Fleck gleich geblieben? Ist er nicht größer geworden? Dann schließt der Priester ihn noch 7 Tage ein. Sechster: Am 7. Tag sieht der Priester ihn wieder an. Ist der Fleck heller geworden? Ist er nicht größer geworden? Dann sagt der Priester, du bist rein. Der Mensch muss seine Kleider waschen. Dann ist er sauber. Siebter: Wenn der Fleck aber größer wird, muss der Mensch wieder zum Priester gehen. Achter: Der Priester sieht, der Fleck ist größer geworden. Dann sagt der Priester, du bist unrein. Es ist Aussatz. Neunter: Wenn ein Mensch Aussatz hat, muss man ihn zum Priester bringen. Zehnter: Der Priester sieht einen weißen Grind auf der Haut. Die Haare sind weiß. Es wächst neues Fleisch im Grind. Elfter: Das ist alter Aussatz. Der Priester sagt sofort, du bist unrein. Er muss ihn nicht einsperren. Zwölfter: Manchmal breitet sich der Aussatz auf der ganzen Haut aus. Er bedeckt den ganzen Körper, vom Kopf bis zu den Füßen. Dreizehnter: Der Priester sieht, der Aussatz bedeckt den ganzen Körper. Dann sagt er, du bist rein. Der Mensch ist ganz rein. 14. Wenn aber neues Fleisch sichtbar wird, ist der Mensch unrein. 15. Der Priester sieht das neue Fleisch. Er sagt, du bist unrein. Das neue Fleisch ist Aussatz. 16. Wenn das neue Fleisch verschwindet und die Haut weiß wird, muss er zum Priester gehen. 17. Der Priester sieht den Fleck an. Er ist weiß geworden. Dann sagt der Priester, du bist rein. 18. Wenn ein Mensch ein Geschwür auf der Haut hat und es heilt, 19. aber an der Stelle ein weißer oder rotweißer Fleck entsteht, muss er zum Priester gehen. 20. Der Priester sieht den Fleck an. Er ist tiefer als die Haut. Die Haare sind weiß. Dann sagt der Priester, du bist unrein. Es ist Aussatz vom Geschwür. 21. Der Priester sieht den Fleck an. Keine weißen Haare. Nicht tiefer als die Haut. Er ist heller geworden. Dann schließt der Priester ihn 7 Tage ein. 22. Wenn der Fleck größer wird, sagt der Priester, du bist unrein. Es ist Aussatz. 23. Bleibt der Fleck klein und wird nicht größer? Dann ist es eine Narbe vom Geschwür. Der Priester sagt, du bist rein. 24. Wenn ein Mensch eine Brandwunde hat, kann ein Fleck entstehen. Der Fleck ist rot-weiß oder weiß. 25. Der Priester sieht den Fleck an. Die Haare sind weiß. Der Fleck ist tiefer als die Haut. Dann sagt der Priester, du bist unrein. Es ist Aussatz von der Brandwunde. 26. Der Priester sieht den Fleck an. Keine weißen Haare. Nicht tiefer als die Haut. Er ist heller geworden. Dann schließt der Priester ihn 7 Tage ein. 27. Am 7. Tag sieht der Priester ihn wieder an. Wenn der Fleck größer wird, sagt der Priester, du bist unrein. Es ist Aussatz. 28. Bleibt der Fleck klein und wird nicht größer? Er ist heller geworden. Das ist eine Narbe von der Brandwunde. Der Priester sagt, du bist rein. 29. Wenn ein Mann oder eine Frau einen Fleck am Kopf oder Bart hat, 30. Der Priester sieht den Fleck an. Er ist tiefer als die Haut. Es sind dünne, gelbe Haare da. Dann sagt der Priester, du bist unrein. Es ist schlimmer Aussatz am Kopf oder Bart. 31. Der Priester sieht den Fleck an. Er ist nicht tiefer als die Haut. Aber es sind keine schwarzen Haare da. Dann schließt der Priester den Menschen 7 Tage ein. 32. Am siebten Tag sieht der Priester den Fleck wieder an. Der Fleck ist nicht größer geworden. Keine gelben Haare. Nicht tiefer als die Haut. 33. Der Mensch muss sich rasieren, aber nicht den Fleck. Dann schließt der Priester ihn noch 7 Tage ein. 34. Am siebten Tag sieht der Priester den Fleck wieder an. Der Fleck ist nicht größer geworden. Nicht tiefer als die Haut. Dann sagt der Priester, du bist rein. Der Mensch muss seine Kleider waschen. Dann ist er sauber. 35. Wenn der Fleck aber größer wird, nachdem der Priester ihn für rein erklärt hat, 36. und der Priester sieht, dass der Fleck größer ist, dann ist der Mensch unrein. Der Priester muss nicht nach gelben Haaren suchen. 37. Bleibt der Fleck gleich und wachsen schwarze Haare? Dann ist der Fleck geheilt. Der Priester sagt, du bist rein. 38. Wenn ein Mann oder eine Frau helle, weiße Flecken auf der Haut hat, 39. und der Priester sieht blasse, weiße Flecken, dann ist es ein harmloser Ausschlag. Der Mensch ist rein. 40. Wenn ein Mann hinten kahl wird, ist er rein. 41. Wenn ein Mann vorne kahl wird, ist er rein. 42. Wenn aber an der Glatze ein rot-weißer Fleck entsteht, ist es Aussatz. Es ist Aussatz an der Glatze. 43. Der Priester sieht den Fleck an der Glatze. Es ist ein rot-weißer Grind. Er sieht aus wie Aussatz auf der Haut. 44. Dieser Mensch hat Aussatz. Er ist unrein. Der Priester sagt sofort, du bist unrein. Er hat die Krankheit am Kopf. 45. Ein Mensch mit Aussatz muss zerrissene Kleider tragen. Er muss seine Haare offen lassen. Er muss seinen Bart bedecken. Er muss rufen, unrein. Unrein. 46. Solange er die Krankheit hat, ist er unrein. Er muss allein wohnen. Er muss außerhalb des Lagers bleiben. 47. Wenn ein Fleck an einem Kleid ist, kann es Aussatz sein. Das gilt für Wolle oder Leinen. 48. Auch für Stoffe aus Leinen oder Wolle. Oder für Leder und Dinge aus Leder. 49. Ist der Fleck am Kleid oder Leder grünlich oder rötlich? Dann ist es Aussatz. Man muss es dem Priester zeigen. 50. Der Priester sieht den Fleck an. Dann schließt er das Stück 7 Tage ein. 51. Am siebten Tag sieht der Priester den Fleck wieder an. Ist der Fleck größer geworden? Dann ist es schlimmer Aussatz. Das Stück ist unrein. 52. Mann muss das Kleid oder den Stoff oder das Leder verbrennen. Es ist schlimmer Aussatz. Man muss es verbrennen. 53. Der Priester sieht den Fleck an. Er ist nicht größer geworden. Das gilt für Kleider, Stoffe oder Leder. 54. Der Priester sagt, wascht das Stück. Dann schließt er es noch 7 Tage ein. 55. Der Priester sieht das gewaschene Stück an. Der Fleck sieht gleich aus. Er ist nicht größer geworden. Aber es ist unrein. Man muss es verbrennen. Es ist eine tiefe Stelle. 56. Der Priester sieht das gewaschene Stück an. Der Fleck ist blasser geworden. Dann muss man den Fleck aus dem Kleid oder Leder reißen. 57. Wenn wieder Aussatz am Kleid oder Stoff oder Leder ist, ist es neuer Aussatz. Man muss das Stück verbrennen. 58. Wenn der Aussatz nach dem Waschen weg ist, muss man die Kleider noch einmal waschen. Dann sind sie rein. 59. Das sind die Regeln für Aussatz an Kleidern, Stoffen und Leder. Sie zeigen, wann etwas rein oder unrein ist.